ich die erste Kippe an. Das Frühstück macht mir keinen Spaß. Hoffentlich passiert bald was. Da ruf ich erstmal Etty an und frag, was man so machen kann. Mal hier nichts passiert. Kein Geld, kein Job. Frustriert. Auf den ich stehe.